Jest przed. Ja. Pass auf, wen du liebst, vertrau nicht zu viel. Nicht, dass du dann fällst, weil sie mit dir spielt. Pass auf, wen du liebst, vertrau nicht zu viel. Irgendwann bist du down, wer hilft dir dann auf? Pass auf, wen du liebst, pass auf, wen du liebst. Pass auf, wen du liebst, ja, ja. Pass auf, wen du liebst, pass auf, wen du liebst. Pass auf, wen du liebst, ja, ja. Ihr Herz ist kalt, ja, ich glaub, ich sterbe jung, nein, ich werd nicht alt. Ihr Herz ist eiskalt, so wie meine Stadt. Kommt der Tag, ja, dann hat sie für dich keinen Platz. Pass auf, wen du liebst. Ja, ich rauch viel zu viel. Mein Leben wie ein Film, Dicker, jeder guckt. Ja, sie machen alle Auge, Dicker, zu viel Schwung. Zu viel Geld, zu viel Fame, ja, sie haten hart. BBS, zu viel Eis, Dicker, irgendwas. Ja, ich weiß, dass du bist. Vertrau nicht zu viel. Nicht, dass du dann fällst, weil sie mit dir spielt. Pass auf, wen du liebst, vertrau nicht zu viel. Irgendwann bist du down, wer hilft dir dann auf? Pass auf, wen du liebst, pass auf, wen du liebst. Pass auf, wen du liebst, ja, ja. Pass auf, wen du liebst, pass auf, wen du liebst. Pass auf, wen du liebst, ja, ja. Mein Herz ist eiskalt, Digga, Moskau. Ich fühl mich so, als wär ich tot, Digga, Knockout. Ruf die Weiber, ja, machen einen Dreier, ja. Ich lebe wie ein Kaiser, Digga, weil ich mir ein Schloss kauf. Sie ist ein Game Girl, Bella Hadid, ja. Sie ist ein Teufel, pass gut auf, wenn du liebst, ja. Zu viel Gas, kein Schlaf, nein, ich träum nicht mehr. Nein, ich kann so nicht leben, brauch ein neues Herz, ja. Ey, denk nicht, dass sie deine Freunde wären. Zeig ihnen dein Safe, glaub mir, Digga, ja, sie wollen mich, ja. Hätten gerne mein Fame, meine Power, doch es reicht, ja. Ich zieh jetzt eine Mauer, ja. Pass auf, wenn du liebst. Vertrau nicht zu viel. Nicht, dass du dann fällst, weil sie mit dir spielt. Pass auf, wen du liebst, vertrau nicht zu viel. Irgendwann bist du down, wer hilft dir dann auf? Pass auf, wen du liebst, pass auf, wen du liebst. Pass auf, wen du liebst, ja, ja. Pass auf, wen du liebst, pass auf, wen du liebst. Pass auf, wen du liebst, ja, ja. So, zu viel Drift.